Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Sommerrätsel. Das Sommerloch war mittlerweile so groß geworden, dass offenbar die meisten meiner potenziellen Klienten darin verschwunden waren. Nicht nur das Universum schien voll zu sein mit schwarzen Löchern, die alle Materie ansaugten und schluckten. Frau Koch schien den diversen Löchern entgangen zu sein und landete keuchend in meinem Büro. Die Sommerhitze glitzerte auf ihrer Stirn und zu allem Überfluss trug sie auch noch eine dieser silbernen Sonnen auf der Bluse. Oh, diese Hitze! Wenn das so weitergeht, muss ich mir eine tragbare Klimaanlage kaufen. Schrecklich! Ich hoffe nur, dass mein Mann nicht in irgendeinem heißen Loch gefangen gehalten wird. Das wird er nicht aushalten. Ihr Mann wird gefangen gehalten? Allerdings! Er ist entführt worden, vor 3 Tagen. Und was verlangen die Entführer? Keine Ahnung. Ich verkehre nicht in solchen Kreisen. Normalerweise melden sich Entführer telefonisch. Zumindest, wenn sie Geld erpressen wollen. Das hat sich aber niemand gemeldet. Vielleicht ist Ihr Mann gar nicht entführt worden. Vielleicht ist er auf einer Bergwanderung verschollen oder macht sich ein paar flotte Tage in einer Tiefkühltruhe. Ach, werden Sie nicht albern. Ich fürchte um das Leben meines Mannes. Er ist ein hervorragender Mathematiker. Sie erzählte mir, wo ihr Mann zuletzt gesehen wurde und was er trug. Ein Motiv für eine Entführung konnte sie mir nicht nennen, doch ihr großzügiger Vorschuss wies darauf hin, dass auf dem Bankkonto der Kochs durchaus ein paar hübsche Motive herumlagen. Ich besuchte einen Mann namens Bucher Lee, der zuletzt mit dem Verschwundenen zusammen war. Als Bademeister ist mir die Hitze natürlich sehr willkommen. Volles Haus, wie Sie sehen. Sie waren zuletzt mit Herrn Koch zusammen. Wo genau verschwand er? Im Zoo. Hinten bei den Affen habe ich ihn zuletzt gesehen. Sie gingen mit ihm in den Zoo? Machen Sie das öfter? Nein. Herr Koch ist nicht mehr sehr gut zu Fuß. Er hat Probleme mit dem Kreislauf. Das Herz wird jedes Jahr schlimmer. Er hat Angst, dass er plötzlich einen Herzanfall kriegt und dann die Leute nicht richtig reagieren. Hat er Sie bezahlt für die Begleitung? Ja, er ist oft hier im Bad, immer nur im Schatten. Haben Sie im Zoo nach Herrn Koch gesucht? Ja, natürlich. Ich aß ein Eis und wartete. Als er nicht erschien, da ging ich ins Affenhaus. Koch war nicht da. Ich suchte über eine Stunde nach ihm, nahm dann aber an, dass er alleine weggegangen war. Ich erfuhr erst später durch Frau Koch, dass er nicht heimkam. Ich ging aufs Polizeipräsidium. Die Polizisten wedelten mit ihren Mützen und fächelten sich so gegenseitig Luft zu. Ein paar andere saßen über einen Illustrierten gebeugt und dachten eifrig über etwas nach. Na, Maloney, haben Sie schon das 100.000-Franken-Rätsel gelöst? Stellen Sie sich vor, Maloney, da gibt es 2 Zwillingsschwestern. Eine sagt immer die Wahrheit und eine lügt immer. Sie treffen auf eine dieser Schwestern, Maloney, wissen aber nicht, welche es ist. Sie möchten von ihr den Weg zum Bahnhof erklärt haben. Was müssen Sie fragen, um nachher garantiert den richtigen Weg zu finden? Fragen Sie die Schwestern doch einfach nach der Zeit und vergleichen Sie sie mit der Zeit auf Ihrer Uhr. Dann wissen Sie sofort, ob die Schwester lügt oder die Wahrheit sagt. Nicht schlecht, Maloney, nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das erlaubt ist. Man darf sie nur nach dem Weg zum Bahnhof fragen. Aber keine Angst, Maloney, ich werde das Rätsel schon lösen. Sagten Sie vorhin etwas von einer Entführung? Ja, Koch, ein Mathematiker. Tatsächlich? Kann er vielleicht dieses logische Problem lösen? Wenn er noch lebt. Er ist im Zoo entführt worden. Im Zoo? Machen Sie Witze, Maloney. Die Polizei kann sich nicht um alles kümmern. Weder um entschwommene Tiere noch um Mathematiker, die im Zoo entschwinden. Es war sinnlos, ihm noch weiter zuzuhören und deshalb tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue, umdrehen und rausgehen. In meinem Büro traf ich auf Bucherli und einen anderen Mann. Das ist Strohmann, auch ein Mathematiker. Er ist ebenfalls entführt worden vor ein paar Tagen. Genau, von ein paar Verrückten. Die wollten, dass ich ihnen die Lösung zu irgendeinem Rätsel verrate. Das Schwesternrätsel. Sie kennen das Rätsel? Ich wurde 2 Tage eingesperrt und gefoltert. Man hat sie gefoltert? Ja, mit Büchsen, Ravioli und Knäckebrot und warmem Wasser. Grauenhaft. Erzählen Sie, Maloney, alle Details. Alle? Ja, alle, das ist wichtig. Recht hat er. Also gut, mein Name ist Strohmann. Ich bin Alkoholiker. Das interessiert mich nicht. 2 Tage haben Sie mir nur warmes Wasser gegeben. Grauenhaft. Er wurde mitten auf der Straße in ein Auto gezerrt. So wie es ausschaut, haben die beiden Entführungen etwas mit diesem Sommerrätsel zu tun. Ach, Quatsch. Die Frau, die mich ausfragte, konnte mir nicht einmal richtig erläutern, warum es in dem Rätsel überhaupt geht. Es geht um 2 Schwestern und 2 Bahnhöfe. Der eine ist immer richtig und der andere immer falsch. Tatsächlich? Ja. Die Frau sagte immer etwas von 2 Lügnerinnen, von denen eine den Weg zum Bahnhof weiß und die andere immer die Wahrheit sagt, ehrlich gesagt. Ich habe immer nur den Bahnhof verstanden. Ich schmiss die beiden aus meinem Büro und machte mich auf den Weg zu meiner Klientin. Sie hatte Besuch. Ein Mann mit der freundlichen Ausstrahlung eines Abwaschmittels war gerade dabei, meine Klientin vom Boden aufzuheben. Passen Sie mal mit an, Maloney. Frau Koch ist ohnmächtig geworden. Haben Sie sie geküsst oder bloß angehaucht? Weder noch. Wir haben eine Leiche gefunden. Koch ist tot. Ermordet. Man hat eine Botschaft auf seinem Anzug gefunden. Angeheftet mit einer Stecknadel. Was denn für eine Botschaft? Abreibung ist Mord. Interessant. Fehlt da nicht ein Buchstabe? Mehr stand nicht auf dem Zettel. Ich habe aber nie abgetrieben. Sie wurden noch nicht umgebracht. Zudem stand auf dem Zettel Abreibung. Ich glaube, mir wird schlecht. Ihre Augen verdrehten sich und Frau Kochs Gesichtsfarbe glich sich einer Frühlingswiese an. Der Polizist gab sich Mühe, nicht unter der Last ihres Körpers zusammenzubrechen. Ich ließ die beiden allein und ging zurück in mein Büro. Die Leiche wurde im Kofferraum eines Autos gefunden, das offenbar niemand gehörte. Koch war durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet worden. Der Leichnam wies zudem einige Verletzungen auf, die auf Schläge zurückzuführen waren. Da meine Klientin für mehrere Stunden außer Gefecht gesetzt wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als mich noch einmal mit Herrn Bucherli im Schwimmbad zu treffen. Das ist entsetzlich. An so etwas denkt man doch nicht einmal. Entführt und nachher ermordet. Ja, entsetzlich. Glauben Sie, dass der Mord etwas mit Politik zu tun hat? Kaum. Wenn Sie mich fragen, ist an der Sache einiges faul. Ein Mathematiker wird im Zoo entführt und ermordet. Ein anderer Mathematiker wurde ebenfalls entführt, kehrt aber unversehrt nach Hause zurück. Ja, vielleicht hat es tatsächlich mit diesem Rätsel zu tun. Das ist doch idiotisch. Solche Rätsel lassen sich doch ohne Mord lösen. Vielleicht hat im Zoo jemand etwas beobachtet. Das könnte doch sein, oder? Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Nur unterhalte ich mich nicht gerne mit Nilpferden und anderen Viechern. Aber im Zoo hat es auch noch andere Tiere. Wärter zum Beispiel. Und Besucher. Da hatte er natürlich recht. Ich tummelte mich also einen Nachmittag lang im Zoo, unterhielt mich mit Kängurus, Papageien, Nashörnern und einem Wärter, dessen Nase eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Riechorgan eines Schabrackentapirs hatte. Erst bei meinem 2. Rundgang durch das Affenhaus traf ich auf eine Tierpflegerin, die sich an den Mathematiker erinnern konnte. Ja, der saß lange da und schaute sich die Affen an. Er fiel mir zuerst gar nicht auf. Aber dann wurde er plötzlich laut. Er schrie einen anderen Mann an, einen jungen Mann. Die hatten richtig Streit. Sogar die Affen bekamen das mit. Sie wurden ganz unruhig. Wie sah der junge Mann aus? Etwa etwa so wie dieser Alain Souter. Lange Haare und Augen wie ein Bergsee. Richtig süß. Aber der war nicht nett. Hat sich mit dem alten Mann gestritten, ihn gestoßen. Dann gingen die beiden aus dem Affenhaus raus. Möchten Sie bei der Fütterung dabei sein? Ist gleich soweit. Die Affen freuten sich über meine Anwesenheit und turnten über meinem Kopf hinweg. Ich besuchte meine Klientin, die sich vom Schock einigermaßen erholt hatte, und fragte sie nach dem jungen Mann mit den langen Haaren. Nein, kenne ich nicht. Wie Sutter, sagten Sie? Was denn für ein Sutter? Der Fußballer. Das ist der Kerl, der in seiner Freizeit immer so gute Gespräche führt über geistige Wesen, Rebirthing und anderen Hokuspokus. Tatsächlich? Ich interessiere mich nicht für Fußball. Und ich kenne keine langhaarigen Männer. Ehrlich gesagt, finde ich langhaarige Männer ziemlich daneben. Die meisten von denen machen doch immer so laute Musik. Mehr war nicht aus ihr rauszuholen. Ich besuchte Herrn Strohmann. Der Mann hauste in einer winzigen Einzimmerwohnung, die vollgepfercht war mit Büchern und Zeitungen. Zu meiner Verblüffung konnte ich nicht mal ein Bett oder einen Liegesessel ausmachen. Vielleicht schlief Strohmann im Stehen oder er schlief überhaupt nie. Doch, ich schlafe sogar sehr häufig, manchmal nur eine Stunde oder zwei, immer auf dem Fußboden. Das ist gut für den Rücken und für das Gehirn. Sie sagten, dass bei Ihrer Entführung nur eine Frau dabei war. Nein, es muss auch ein Mann dabei gewesen sein. Aber ich kriegte eins auf den Schädel. Und als ich erwachte, waren meine Augen verbunden und verhört. Oder, wie man das nennen möchte, wurde ich von einer Frau. Hat sie Ihnen damit gedroht, Sie umzubringen? Nein, ich kann mir das nicht erklären, aber ich hatte eigentlich ständig das Gefühl, dass sich die Frau bei der Befragung langweilte. Ich weiß jetzt übrigens, wonach sie fragte, in das berühmte Schwestern-Paradox. Eine lügt und eine sagt die Wahrheit. Ist ganz einfach. Soll ich Ihnen die Lösung verraten? Er verriet mir die richtige Antwort und ich notierte sie mir. Wieder einmal war ich der Polizei einen gehörigen Schritt voraus. Irgendetwas bewog mich, noch einmal zu meiner Klientin zu fahren und mich ein wenig umzusehen. Nach 2 Stunden rührte sich endlich etwas. Sie verließ das Haus zu Fuß und ging zu einem Schnellimbiss an der Ecke. Dort traf sie sich offenbar mit einem jungen Mann. Der junge Mann hatte kurze Haare. Meine Klientin redete heftig auf den Mann ein, dieser verteidigte sich. Wenig später trennten sich die beiden. Ich beschloss, dem Mann auf den Fersen zu bleiben. Es sollte eine lange und anstrengende Nacht werden. Der Kerl trieb sich die halbe Nacht in der Innenstadt herum und torkelte von einer Bar zur nächsten. Ich hielt kräftig mit und gönnte mir zwischendurch immer wieder mal einen Espresso. Nachdem ich auf diese Weise mehrere Liter Flüssigkeit zu mir genommen hatte, nahm der junge Mann ein Taxi. Ich folgte ihm und landete kurz nach 7 Uhr morgens vor einem scheußlichen kleinen Haus. Der Mann verschwand im Keller. Ich klingelte oben. Ich erwartete nicht, dass jemand öffnete. Umso überraschter war ich, als dies tatsächlich geschah. Bringen Sie die neue Tiefkühltruhe? Nein, ich mache eine Umfrage. Sind Sie für oder gegen die Abreibung? Gegen was soll ich sein? Andersherum gefragt, sagt Ihnen das Schwesternrätsel etwas? Was soll das? Nehmen Sie Drogen? War das Ihr Bruder, der eben betrunken nach Hause kam? Nein, das ist mein Mann. Hat er etwas angestellt? Hat er in Ihr Taxi gekotzt? Macht er das? Das ist aber nicht nett. So einen Mann haben Sie doch gar nicht verdient. Morgens um 7 vertrage ich keine Sülze. Hauen Sie ab, Mann. Ihre Geste war eindeutig. Ich ging, notierte mir den Namen, der auf dem Türschild stand, und legte mich ein paar Straßen weiter auf eine Parkbank. Als ich wieder erwachte, war es Zeit für das Mittagessen. Ich schluckte ein paar übelriechende Würste und besuchte dann das zweite Mathematikgenie in dessen kleiner Wohnung. Und, und, Und Sie glauben, dass das etwas bringt? Es ist immerhin einen Versuch wert. Hallo? Ist da Manta? Ja. Und wer sind Sie? Telekom. Wir haben festgestellt, dass gewisse Telefone einige Stimmfrequenzen nicht richtig übertragen. Könnten Sie uns eine Stimmprobe abgeben? Was soll ich? Eine Stimmprobe machen. Sagen Sie einfach irgendetwas. Los, los, ja. Nehmen Sie den Hörer. Was soll ich denn sagen? Ich heiße Manta. Wie das Auto, bin aber nicht so doof und auch nicht so teuer. Also, das soll jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Kaufen kann man mich natürlich nicht. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Ich muss noch einkaufen. Meine Katze ist am liebsten Schweineherz. Von wegen Katzen würden was weiß ich kaufen. Die rümpft nur die Nase bei all dem Büchsendreck. Also ich persönlich, ich mag Ravioli aus der Büchse. Das ist sie. Sind Sie sicher? Ja. Garantiert, mir wird gleich übel. Wie bitte? Gehört das auch zum Test? Schon gut, Frau Manta. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Telefonhörer regelmäßig zu waschen. Am besten bei 60 Grad. Aber der geht doch kaputt. Ich ertrag das nicht länger. Das ist also die Frau, die Sie entführt und verhört hat? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Was aber war das Motiv? Das leuchtet mir immer weniger ein. Ich ging in mein Büro, duschte und dachte über den Fall nach. Es gab eigentlich nur eine Theorie, die einigermaßen vernünftig erschien. Zu dieser Theorie hätte aber noch ein direkterer Zusammenhang zwischen meiner Klientin und Frau Manta bestehen müssen. Bei der Polizei dauerte es über eine Stunde, bis ich hatte, wonach ich suchte. Normalerweise müssten Sie dafür zur Einwohnerkontrolle gehen und die würde Ihnen vermutlich keine Auskunft geben. Als Gegenleistung verrate ich Ihnen die Lösung des Schwesternrätsels. Sie wissen die Lösung? Ja. Das gibt es doch nicht, Maloney. Haben Sie die selber herausgefunden? Fragen Sie die Schwester. Was würde deine Schwester mir für einen Weg angeben? Und dann machen Sie das Gegenteil. Langsam, Maloney. Ich komme also zu der Schwester und frage sie... Ja, was frage ich sie? Was würde deine Schwester für einen Weg angeben? Zum Bahnhof. Natürlich zum Bahnhof. Und dann mache ich das Gegenteil. Und das soll logisch sein, ich weiß nicht, Maloney. Das ist logisch. Wenn die Schwester lügt, dann würde die andere die Wahrheit sagen. Also sagt ihnen die Lügnerin den falschen Weg. Wenn sie aber auf die Schwester treffen, die immer die Wahrheit sagt und deren Schwester lügt, sagt sie ihnen natürlich auch den falschen Weg. Denjenigen nämlich, den ihre Schwester sagen würde. In beiden Fällen also kommt auf ihre Frage dieselbe Antwort. Sie müssen nur das Gegenteil davon machen und schon sind Sie am Ziel. Das ist ein wenig verwirrend, Maloney. Gibt es nicht eine einfachere Lösung? Doch, kaufen Sie sich einen Stadtplan. Was ist jetzt mit meiner Auskunft? Ach so, Frau Manta ist die Tochter von Frau Koch. Das wollten Sie doch wissen, oder? Das genügte mir tatsächlich. Ich sagte ihm, dass er später bei meiner Klientin vorbeischauen sollte. Dann besuchte ich den noch lebenden Mathematiker und ging mit ihm gemeinsam zu meiner Klientin. Sie machte uns die ganze Sache noch ein wenig leichter, indem ihre Tochter auch gleich da war. Tja, Herr Maloney, das ist meine Tochter. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich eine Tochter habe. Ich muss gehen, sofort. Sie bleiben. Sie kennen doch Herrn Strohmann. Nein, woher sollte ich? Das ist eine Frechheit. Sie hat mir die Ravioli eigenhändig in den Mund gestopft. Ich bin sicher, dass man im Keller Ihres Hauses genügend Beweismittel sicherstellen wird. Keine Angst, Mutter. Ich habe alles geputzt. Das hilft nichts. Irgendein Haar oder eine Hautschuppe werden Sie übersehen haben. Ich habe keine Schuppen. Ich hatte schon seit gestern ein schlechtes Gefühl. Wir hätten das nicht tun dürfen. Ach was, das war schon richtig so. Er war ja sowieso todkrank. Mein Vater litt nämlich am Herzen. Er hatte nur noch wenige Monate. Nur eine Transplantation hätte ihn retten können. Und deswegen haben Sie ihn umgebracht. Abscheulich. Er wollte sein ganzes Vermögen einer Stiftung für junge Mathematiker verschenken. Stellen Sie sich das vor! Ich habe doch nicht 40 Jahre seine Socken gewaschen, um dann von der Mindestrente zu leben. Und weshalb das Theater mit der Entführung? Wir wollten den Verdacht von uns ablenken. Wir dachten, wenn wir noch einen Mathematiker entführen und über dieses blöde Spiel ausfragen, dann denkt die Polizei, das habe damit etwas zu tun. Die ist verrückt. Die ist verrückt. Quält mich zwei Tage nur, weil sie einen solch idiotischen Plan ausgedacht hat. Den habe ich zusammen mit meinem Mann ausgedacht. Hat er seine Perücke noch? Er trug doch eine Perücke, als sie Herrn Koch entführten, oder? Vielleicht hätte ich doch noch einmal mit meinem Mann reden sollen. Aber es ist so schwierig, darüber zu reden. Wer gibt schon gerne zu? Heimlich, na ja, wie soll ich sagen? Geldgierig zu sein? Was ist denn los, Maloney? Ist das ein Familientreffen? Sie sagten, ich solle vorbeischauen. Hier bin ich. Das sind die Mörder von Herrn Koch. Sehr gut, Maloney. Ich verhafte Sie im Namen des... Ich habe nichts damit zu tun. Das sagen alle. Das ist der Mathematiker. Er ist unschuldig. Ein Mathematiker? Ah. Dann können Sie mir sicher sagen, ob das stimmt, was Maloney mir als Lösung präsentiert hat. Also, ich gehe auf die Schwester zu und sage, was würde deine Schwester jetzt sagen? Und dann frage ich sie noch einmal genau das Gegenteil. Ernährt sich dieser Mann etwa auch von Büchsenravioli? Könnte durchaus sein. Aber wenn ich das Gegenteil frage, woher weiß ich dann, was die richtige Antwort ist? Und welche Schwester lügt und welche die Wahrheit sagt? Das ist ein verdammt schwieriges Rätsel, Maloney. Er nervte uns noch einige Male mit neuen Versionen der Lösung, die allesamt absurder waren als die vorhergehende. Den Hauptpreis in der Höhe von 100.000 Franken gewann übrigens eine rüstige Rentnerin aus dem Kanton Uri. Sie verprasste das Geld mit ein paar jungen Männern auf einer ausgedehnten Weltreise. So geht das.